deine Morgentüte gebaut. Du rauchst die im Bon, weil das noch mehr reinhaut. Du singst mit Bob Marley Stand Up for Your Rights. Die Rechte der Weißen haben keinen Reiz. Du bist bestens indoktriniert. Dein Volkstum hast du liquidiert. Du hast deine Lektion kapiert. Nazifiziert. Du gehst so gern in den SPD-Ortsverein. Ein Bier und ein Körnchen passen immer noch rein. Und während irgendwo ein Deutscher krepiert, nazifiziert. Du bist im Betriebsrat die einzige Frau. Deine Mottos lauten, mach die Faschos zur Sau. Nazifiziert.